So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Umwelt- und Nerd-Podcasts des Hybrid Art Labs Leipzig, ich befinde mich heute in Magdeburg und bin zu Gast im Umweltforschungszentrum bei Dr. Carsten Rinke. Er ist Leiter des Departments für Seenforschung. Herr Rinke, es hat heute geregnet. Das war eine Ausnahmesituation. Wir blicken gerade auf 2 Jahre zurück, in denen es sehr trocken gewesen ist, außergewöhnlich trocken. Und ich wurde darauf aufmerksam, wie wichtig es mal wäre, über unsere Wasserökosysteme zu sprechen, als ich in der Leipziger Volkszeitung den Artikel las, dass einige Seen im Leipziger Raum, aber auch in Dresden, kleine Teiche auch unter anderem, mittlerweile Fische entnommen werden müssen, um eine Verseuchung des Ökosystems aufrechtzuerhalten. Einige Parks hatten Probleme, ihre eigenen Parks zu bewässern, gleichzeitig das gleiche Seen drunter immer stärker eutrophierten. Und da wäre jetzt meine erste Frage: Sind diese Phänomene, die ich jetzt in der Stadt gelesen habe, die so klein waren, auch übertragbar auf große Seen und auf Flächen, die eigentlich noch eine ganz andere Kapazität und eine andere Funktion für Menschen einnehmen als nur so ein kleiner Erholungsteich? Die großen Wasserkörper sind erstmal grundsätzlich natürlich etwas träger in der Reaktionszeit. Also so ein großes Gewässer wie vielleicht der Ahrensee oder eine große Talsperre im Harz, die trocknen natürlich nicht so schnell aus. Und schon gar nicht in einem Sommer, wenn man vielleicht durch die Verdunstung so eine Größenordnung von 1, 2 Meter Wasser verliert. Die reagieren also langsamer. Aber reagieren tun sie natürlich trotzdem. Trotzdem ist es so, dass vor allen Dingen die kleinen Gewässer und auch die kleinen Fließgewässer von diesen Trockenperioden massiv betroffen sind. Und wir zum Beispiel auch im Hochharz, also in einer Region, wo eigentlich sonst ganzjährig ein relativ gutes Wasserdargebot herrscht, kleine Fließgewässer komplett aufgehört haben zu fließen. Aber wir haben ja auch, wir sind jetzt in Magdeburg, können wir also die Elbe ansprechen. Eine Zeitung namens tag24.de habe ich vorgestern einen Artikel gelesen, dass die Elbe einen Stand erreicht hatte, der gar nicht mehr messbar war. Also da war so ein Foto aus Dresden von einem Messstab und der Wasserstand war unterhalb dieses Ja. Messstabes. Es scheint doch so, dass eigentlich auch mittlerweile große Flüsse unter dieser Wasserknappheit zu leiden haben und nicht nur die kleinen tatsächlich. Ja, da haben Sie recht. Das habe ich nicht ganz präzise wiedergegeben. Ein Fluss reagiert natürlich sowieso schneller auf das Wasserdargebot, weil er ja kontinuierlich Wasser aus der Landschaft entfernt, während der See eben, wenn er relativ wenig Wasser erhält, auch seine Abgabe vermindert, weil der Wasserspiegel steigt und irgendwann kann auch der Auslauf von dem See trocken fallen und dann verliert er eben auch kein Wasser mehr. Deswegen ist ein See, ein Standgewässer hat immer, reagiert immer träger als ein Fließgewässer. Und wenn wir jetzt über Reaktion sprechen, meinen Sie damit den Fluss an Wasser oder meinen Sie auch die Erwärmung des Systems? Also, oder ich weiß gar nicht, wollten ja eigentlich über Wasserfluss sprechen, das ist ja wahrscheinlich nicht das gleiche wie Erwärmung, das sind ja zwei unterschiedliche Aspekte, oder gehen die eigentlich immer Hand in Hand, jetzt vielleicht so übers Jahr hinweg? Weil Sie haben ja die Talsperre, es gibt ja eine Talsperre in der Nähe, Rabode, das ist im Harz gelegen, Ja. im nordwestlichen Harz oder im südwestlichen, Im östlichen Harz, würde ich sagen. im östlichen Harz. Und die größte Talsperre Deutschlands, wenn ich das Das ist richtig. die größte Trinkwassertalsperre Ah, die größte, Deutschlands. Es gibt genau. noch größere Talsperren in Deutschland, aber wenn wir nur die betrachten, die für die Trinkwassernutzung genutzt werden, dann ist es die größte. Und diese Talsperre, wenn ich das richtig gelesen habe, vielleicht irre ich mich da, monitoren Sie intensiv seit 2013 oder haben Sie ein neues System eingebaut? Oder jedenfalls war da die Publikation. Sie wissen jetzt also eigentlich ziemlich genau mittlerweile Bescheid, denke ich, wie vielleicht auch jetzt Wasser und Temperatur so Hand in Hand gehen übers Jahr hinweg. Der Temperaturverlauf ist natürlich häufig gekoppelt an die Wasserführung, weil Ja, der Sommer typischerweise die Jahreszeit ist, wo das Wasser eher knapper wird und gleichzeitig die Temperaturen auch hochgehen. Aber grundsätzlich gibt's das in der, sag ich mal, in unserer meteorologischen Aufzeichnung gibt's natürlich auch Kombinationen warmer Sommer und feuchter Sommer. Und es gibt auch die Kombination kalter Sommer und trockener Sommer. Die Probleme machen uns aber vor allen Dingen eben die Sommer, die warm sind und trocken. Weil dadurch das Wasserdargebot erstmal sich vermindert. Und seit dem letzten Jahr sind wir da auch in eine andere Qualität vorgestoßen. Wir haben uns ja in Deutschland im Grunde nie Gedanken machen müssen über die Wassermenge, die wir haben. Wir sind auch immer noch ein wasserreiches Land. Aber im letzten Jahr sind wir eben das erste Mal, jedenfalls in diesem großen, massiven Ausmaß damit konfrontiert gewesen, dass das Wasser wirklich in vielen Regionen fehlt. Für viele Funktionalitäten, die wir als gegeben und verlässlich einstufen. Also zum Beispiel der Ertrag von unseren landwirtschaftlichen Nutzflächen oder die Bereitstellung von Kühlwasser aus den großen Flüssen für die Großkraftwerke. Mhm. Und diese Dinge ändern sich jetzt, weil wir zunehmend häufiger diese extrem trockenen und heißen Sommer bekommen und wir uns mit Problemen auseinandersetzen müssen, die wir vorher gar nicht gekannt haben. Wissen Sie, welche Regionen das in Deutschland vor allem sind, die das betrifft? Das ist vor allem der mitteldeutsche Raum, weil wir hier sowieso schon klimatisch relativ geringe Niederschlagshöhen haben. Das ist aufgrund des Harzes, nicht wahr? Also da sehe ich das falsch. Hier im Magdeburger Raum ist es vor allen Dingen durch den Harz und auch Raum bis Halle hinunter. Aber das Thüringer Becken zum Beispiel, das ist dann eher vom Thüringer Wald her betroffen oder abgeschirmt. Also die Gebirgsketten schirmen einfach das dahinter liegende Land ab, sodass dort die Niederschläge entsprechend gering sind. Und dieser mitteldeutsche Raum von Sachsen-Anhalt bis ins Thüringer Becken und auch bis in weite Bereiche von Brandenburg und der Lausitz sind eben Gebiete, die ja über Niederschlagssummen von 450 bis 550, 600 Millimeter verfügen. Und da wäre noch eine Vergleichszahl vielleicht gut, was das vielleicht im Vergleich zu einem niederschlagsreicheren Standort bedeutet. Ja, also die Bereiche im Harzvorland, also wenn Sie nach Niedersachsen gucken oder auch noch ein bisschen weiter nach Westen, Nordrhein-Westfalen, den hessischen Raum, dann haben Sie dort immer Niederschläge in der Größenordnung von 700, 800 und auch teilweise bis an die 1000. Okay. Der Unterschied ist eben nicht nur die Summe des Niederschlags, sondern es ist auch die Verteilung über die Jahreszeit. Hier in dem mitteldeutschen Raum haben wir üblicherweise sehr trockene Sommer und deshalb ist diese Region einfach sehr viel anfälliger als die anderen Regionen. Um mal ein Beispiel zu geben, in der Magdeburger Börde, das ist ja einer der besten Bodenkörper, die wir in Deutschland überhaupt haben, also eine hochprioritäre landwirtschaftliche Nutzfläche. Mhm. Da haben wir im letzten Sommer ein Wasserdefizit von 200 Millimetern realisiert. Also nur die drei Sommermonate haben in der Fläche 200 Millimeter Wasser verloren. Sie messen den Wasserverlust genauso wie den Wassergewinn, also den Niederschlag, in Millimetern. Mhm. Und diese Zahl 200 Millimeter, das sind also 20 Zentimeter, das klingt erstmal nicht viel. Aber das ist eine Region, wo durchschnittlich in einem Jahr ungefähr 50 Millimeter Grundwassereintrag überhaupt insgesamt realisiert wird. Ja. Das heißt, in diesem einen Sommer haben wir so viel Wasser verloren, wie wir üblicherweise in vier kompletten Jahren überhaupt wieder auffüllen können. 2018 war das? Ja. Okay, das heißt, den Sommer 2019 ist in dieser Zahl noch gar nicht berücksichtigt. Nee, 2019, die Zahlen habe ich noch nicht. Der Sommer ist ja auch noch nicht vorbei. Und obwohl es auch sehr heiß ist, also gerade der Juli war extrem heiß, hatten wir doch mehr Niederschläge als im letzten Jahr. Mhm. Also nicht mehr, auch gerade im wirtschaftlichen Bereich, die Getreidebestände angucke, die haben nicht so stark gelitten wie im letzten Jahr. Okay. Nichtsdestotrotz ist 2019 trotzdem ein trockenes und auch warmes Jahr und leidet auch unter dem Vorjahr. Das ist also auch ein Aspekt, den man sich vor Augen halten muss, dass das Defizit, das sich im Bodenwasserkörper aufgebaut hat im letzten Jahr, das ist im vergangenen Winter gar nicht aufgefüllt worden. Mhm. Also im Boden ist immer noch ein sehr großes Defizit. Und das ist auch genau der Grund, warum zum Beispiel der Pegel der Elbe nach den Frühjahrsniederschlägen sofort wieder in ganz starken Abnahmetrend geraten ist und im Grunde schon im Juni Stände erreicht hatte, die noch niedriger waren als im Vorjahr. Mhm. Obwohl wir hier im Juni und vor allem auch im Mai wesentlich mehr Niederschläge hatten. Also da gibt es einen Memory-Effekt, der sich einfach dadurch erklärt, dass das Fließgewässer sich aus dem Überschuss des Wassers in der Landschaft speist. Und wenn es da eben zu Defiziten kommt, dann ist entsprechend der Abfluss auch vermindert. Und wir haben schon in den letzten Jahren immer wieder Trockenperioden gehabt, nicht in diesem Ausmaß, aber eben doch in einem Ausmaß, dass sich zum Beispiel die Grundwasserstände in der Börde in den letzten 10 Jahren kontinuierlich abgesenkt haben. Mhm. Das ist also ein Trend, der im Moment uns noch nicht ganz stark betrifft, weil die Grundwasserstände ursprünglich auch sehr hoch waren. Aber der ist nicht nachhaltig. Und wenn der Grundwasserstand zu weit absinkt, dann ist es nicht nur die landwirtschaftliche Produktion eingeschränkt, sondern dann sterben zum Beispiel auch Bäume. Das kann man auch beobachten. Wenn Sie in Harz fahren, sehen Sie, dass dort massives Baumsterben, Vertrocknen von Bäumen im Wald sichtbar ist. Weil man da auch dazu sagen sollte, dass es meist ja auch Kiefern sind und sehr viele Fichten, die natürlich, ich glaube, für so Trockenheit auch anfällig sind. Eigentlich sind die Nadelbäume viel trockenresistenter. Mhm. Aber was eben 2018 passiert ist, ist, wir haben diesen trockenen Sommer gehabt, mit den heißen Temperaturen, kein Niederschlag von Mai bis August. Und daraufhin sind die obersten 50 bis 100 Zentimeter des Bodens quasi komplett ausgetrocknet. Mhm. Also das Wasserdefizit in dem Bereich war maximal. Und dann gab es zwar Niederschläge, die dann wieder von oben den Boden durchfeuchten, aber diese Niederschläge, die wir hatten, die schaffen das nicht, dieses Defizit aufzufüllen. Und deswegen ist es so, dass wenn Sie die obersten 2 Meter betrachten des Bodenkörpers, dann war das Maximum des Defizits im Dezember, also im Winter, weil das Wasser von oben in nur die obersten Horizonte durchfeuchtet hat, dann ein ganz starker, ausgedehnter, trockener Horizont kam und das Wasser, das unten, im Sommer wenigstens unten noch verfügbar war, dann können die Bäume eben aus 2 Metern Tiefe das Wasser holen, das war dann im Winter auch nicht mehr da, weil es eben teilweise auch abgeflossen ist oder eben die Bäume das im Herbst verdunstet haben. Und dann haben die Nadelbäume ein Problem, weil sie nämlich den Winter über ihre Nadeln behalten und eine viel höhere Verdunstung realisieren als die Laubbäume. Deswegen sind im Harz die Bergahörner und die Eichen stehen geblieben und die Fichten, Lärchen und Kiefern sind verstorben. Man kann das jetzt auch vielleicht, also sollten jetzt auch vielleicht die Hörerinnen und Hörer mal drauf achten. Also man muss da gar nicht so weit gucken. Bei mir vor der Haustür steht auch eine Linde und ein Bergahorn, die schon in die Seneszenz gehen. Also die haben schon komplett braune Blätter und beginne ich schon abzuwerfen. So ein fester Wasserkörper, wie zum Beispiel jetzt so eine Talsperre. Ich habe jetzt ein Bild im Kopf, das ist vielleicht etwas kindisch und vielleicht falsch, aber ich sehe jetzt ich stelle mir eine planare Ebene vor, da drin ist ein großes Loch. Ich fülle dieses Loch mit Wasser und im Boden drumherum ist auch ein Grundwasserspiegel. Ist es jetzt so, dass wenn außen jetzt ein Wasserdefizit stattfindet, dass der Boden agiert wie ein Schwamm, der aus dem See das Wasser wieder rauszieht? Oder ist es eher so, dass eigentlich der See eher isoliert vom Boden existiert? Nee, der See kann auch Wasser wieder ins Umland abgeben. Ja. Das tut er auch in solchen Situationen. Aber noch viel mehr tut es das Fließgewässer. Also wenn Sie zum Beispiel, wir haben über die Börde gesprochen, da fließt die Bode durch, die verliert während der Fließstrecke durch die Börde Abfluss, weil sie eben Wasser in das umliegende Grundwasser abgibt. Und zwar auch deshalb, weil mittlerweile die Landwirtschaft in der Börde bewässert. Bewässerung wird vorwiegend aus Grundwasser gespeist. Weil man ansonsten eben diese landwirtschaftliche Produktionsleistung gar nicht realisieren kann. Der Boden ist gut, wir können Nährstoffe zufügen durch Dünger. Früher war immer der Nährstoff der Limitierende. Oder die Schädlinge, die durch Agrochemikalien im Zaum gehalten werden. Und wir kommen jetzt eben in eine Phase, wo in vielen Bereichen zunehmend auch das Wasser der limitierende Faktor ist. Und wir anfangen müssen zu bewässern. Und diese Ressourcen, die wir dafür haben, die sind begrenzt. Ich sehe da einen Konflikt zwischen einer Talsperre, die das Wasser speichert und für Trinkwasser da ist. Und ich schätze mal auch im Zweifel geöffnet wird, sobald eigentlich ein Fließgewässer nicht genug Wasser führt. Sehe ich das richtig? Ja, also der Konflikt zwischen Wasserwirtschaft und Landwirtschaft ist alt, hat sich aber in der Vergangenheit eigentlich auf anderen Ebenen, auf anderen Schauplätzen abgespielt. Denken Sie zwischen an die Nitratproblematik, also die Landwirtschaft als Emittent von Nährstoffen und auch Pestiziden, die vor allem die Grundwasserkörper belasten. Das verändert sich gerade, denn zunehmend konkurriert die Wasserwirtschaft und die Landwirtschaft um die Ressource Wasser. Und wir werden uns mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie viel Wasser wir überhaupt aus der Fläche für Bewässerung, also für Landwirtschaft, nutzen dürfen. Im Moment wird das Wasser entnommen, und also das Grundwasser wird entnommen und wird auf die Felder ausgebracht, in einem noch relativ kleinem Ausmaß. Aber es ist auch schon klar, dass diese Form der Bewässerung nicht für die gesamte Börde durchgeführt werden kann. Dafür ist das Wasserdargebot einfach gar nicht da. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie viel Bewässerungswasser kann überhaupt nachhaltig entnommen werden? Und welche Kriterien setzen wir an, um dieses Limit zu definieren? Denn es geht nicht nur darum, die Wassermenge aufrechtzuerhalten, sondern Wasser hat auch zunächst erstmal auch das, was wir Wasserqualität benennen, also eine Beschaffenheit. Also da sind zum Beispiel die Nährstoffgehalte oder Algenmengen, Sauerstoffgehalt, sowas ist damit gemeint. Und andererseits erfüllt das Wasser ja auch, oder ist das Wasser ein elementarer Bestandteil aquatischer Ökosysteme. Und Sie können nicht 100% des Wassers aus der Landschaft nutzen, weil dann die Flüsse und Seen austrocknen und diese Ökosysteme nicht mehr bestehen. Das ist erstmal für viele Leute vielleicht eine rein grün gefärbte, abgehobene Debatte, weil im Zweifel wird das Ökosystem geopfert, wenn es darum geht, die Ernährungsgrundlage sicherzustellen. Aber es ist eben auf den zweiten Blick nicht so, weil wir das Wasser auch als Trinkwasser brauchen. Und wir müssen auch an das Wasser, an den Wasserkreislauf denken, die Menschen betreiben. Denn das Wasser, das wir trinken, landet ja schlussendlich irgendwann in der Kläranlage, wird dort zwar gereinigt, aber das, was aus der Kläranlage rausläuft und schlussendlich zum Meer transportiert wird, das braucht auch Wasserwege, um diesen Abfall abzutransportieren. Und dafür braucht man Gewässer, die nicht nur in der Lage sind, diesen Abflussvorgang zur Verfügung zu stellen, sondern wir brauchen Gewässer, die auch in der Lage sind, diese Belastung, die aus den Kläranlagen und auch aus den landwirtschaftlichen Räumen kommen, diese Belastung möglichst gut abzupuffern durch biologische Selbstreinigung, damit wir das Problem nicht ins Meer verlagern. Denn das schlussendlich müssen wir unsere Küsten auch nutzen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der Konflikt um das Wasser ist nicht nur ein Konflikt zwischen Wasserwirtschaft und Landwirtschaft, sondern es ist ein sehr weitreichender Konflikt, zu dem auch die Energiewirtschaft gehört, denken Sie an die Kühlwasserbereitstellung, zu dem auch der Natur- und Umweltschutz gehört, also der Schutz der Artenvielfalt und Intaktheit unserer Ökosysteme und Aufrechterhaltung unserer Ökosystemdienstleistung und auch noch einige andere Faktoren. Mhm. Haben Sie denn jetzt in der Talsperre schon Veränderungen entdecken können? Ich meine, jetzt nehmen wir mal an, oder wir zäunen das mal anders auf, wir fangen mal vorne an. Wir haben einen Wasserkörper, der ist ziemlich groß und jetzt wird's warm und dieser Wasserkörper beginnt nun Wasser zu verlieren. Was passiert jetzt erstmal in diesem Wasserkörper, wenn er A sich erwärmt und wenn er B beginnt Wasser zu verlieren? Die Talsperre ist im Sommer eine sogenannte sogenanntes geschichtetes System. Das heißt, das Wasser wird oben warm. Ist ja klar, die Sonne scheint von oben, also kann es nur oben warm werden. Und das warme Wasser ist leichter als das kalte. Und deswegen bildet sich eine Schicht mit warmem und leichtem Wasser an der Oberfläche. Und unten bleibt das Wasser kalt und ist schwerer, weil es eine höhere Dichte hat. Und deswegen können diese beiden Schichten auch nicht durchmischt werden, weil sie eben eine unterschiedliche Dichte haben. Und das führt dazu, dass dieser untere Bereich zum Beispiel keinen Sauerstoff mehr aus der Atmosphäre aufnehmen kann. Also dort unten, das Wasser dort unten ist abgeschlossen von dem Austausch mit der Atmosphäre und dort unten wird Sauerstoff gezehrt. Und wenn diese Zehrung besonders hoch ist... Von Organismen, von dieser genau, Leben und Atmen. Genau. Wenn diese Zehrung besonders hoch ist oder besonders lange dauert, dann kann es eben sein, dass dort unten dieser Wasserkörper den gesamten Sauerstoff verliert und anoxisch wird. Dann kann dort zum Beispiel kein Fisch mehr leben und die Organismen gehen ein. Und dann kommt es also zu diesen Verschlechterungen der Wasserqualität und das ist im Grunde auch das Arbeitsgebiet, das wir hier im Wesentlichen vertreten. Wir beschäftigen uns viel weniger mit Wassermenge. Das ist ja gehört ins in den Arbeitsbereich der Hydrologie. Und wir beschäftigen uns vor allem mit aquatischen Ökosystemen und der Qualität des Wassers. Und in dieser Hinsicht ist eine Trinkwassertalsperre ein hochsensibles System, weil die Trinkwassertalsperre muss ganzjährig Wasser bereitstellen, das bereits so eine hohe Qualität hat, dass man in der durch diese Aufbereitung im Wasserwerk in der Lage ist, sicher und nachhaltig ein Trinkwasser zu produzieren, das den Ansprüchen der Trinkwasserverordnung entspricht und ganzjährig diese Versorgungssicherheit auch bietet. Und deshalb muss man Sorge tragen, dass die Qualität in diesen Trinkwassertalsperren besonders hoch ist. Und das tut man, indem man versucht, die Nährstoffimporte zum Beispiel zu minimieren, also starke landwirtschaftliche Nutzungen werden zurückgefahren oder wurden zurückgefahren. Da hat man im Grunde alle Hausaufgaben auch gemacht. Man schränkt sowas wie Bootsverkehr und Badebetrieb ein. Und man versucht, den Wasserkörper so zu bewirtschaften, dass er ganzjährig dieses gute Wasser zur Verfügung stellen kann. Und das heißt dann, dass ich jetzt im Sommer, wenn das passiert, ich gehe mal davon aus, dass jetzt, also ich weiß noch aus meinem Studium, das bisschen Limnologie, was ich hatte, dass ich habe einen oberen Bereich, der ist jetzt, da wird jetzt immer noch, kommt noch Sauerstoff rein durch ein bisschen Wind, durch Luftbewegung. In diesem Zusammenhang habe ich jetzt gelesen, auch glaube ich in einer Publikation von Ihnen, dass wenn im Winter das Wasser nicht gefriert, beziehungsweise wenn Sommer wärmer werden und das Wasser an der Oberfläche nicht gefriert, es im Winter keine Durchmischung gibt oder das Gewässer, oh Gott, habe ich das, ich glaube, ich habe mir dieses Wort aufgeschrieben, weil mir das so gefallen hat. Ich versuch's mal mit meinen Worten. Monomiktisch und dimiktisch, also von einem einmalig durchmischten Wasserkörper zu einem einmalig durchmischten Wasserkörper wird. Ja, das ist korrekt. Also die meisten Seen in Deutschland gehören zu dem sogenannten dimiktischen Typ. Miktisch kommt von Mixis, Durchmischung, und die heißt zwei. Die werden also zweimal im Jahr durchmischt. Mhm. Und der typische Jahreszyklus von so einem Gewässer sieht eben so aus, dass man im Frühjahr hat man irgendwann einen Zeitpunkt, wo die gesamte Wassersäule 4 Grad warm ist. Dann kann das Wasser komplett durchmischen, weil es gibt keine Dichteunterschiede. Mhm. Es ist überall gleich warm und hat dieselbe Dichte. Es kann also zirkulieren. Im Sommer wird es dann warm, das heißt, die oberen Gewässerstockwerke erwärmen sich auf 15, 20, 25 Grad, je nachdem, wo der See liegt. Und unten bleibt es kalt. Wenn es dann im Herbst wieder zur Abkühlung kommt, dann erreichen wir wieder irgendwann den Punkt, dass wir überall 4 Grad kaltes Wasser haben, dann kann der See wieder durchmischen. Mhm. Und wenn es dann im Winter weiter kälter wird, dann werden die oberen Gewässerschichten kälter als 4 Grad. Und durch die dichte Anomalie des Wassers, dass er die höchste Dichte bei 4 Grad Celsius hat, wird das Wasser dann wieder leichter, das heißt die Dichte nimmt ab. Und deswegen schwimmt eben kaltes Wasser oder bei Eis ist der Dichtunterschied noch stärker auf diesem etwas wärmeren 4 Grad, in dem Fall 4 Grad warmen Wasser, oben auf. Und damit ist der See wieder geschichtet. Mhm. Das ist also der typische Jahreszyklus eines Sees in Deutschland. Und das verändert sich durch den Klimawandel, weil die Sommer wärmer werden, die Winter werden wärmer. Das heißt, der See fängt immer früher an im Jahr sich zu schichten. Also der Beginn der Schichtung war vielleicht früher in der Rappbodetalsperre irgendwann Anfang Mai und ist mittlerweile eher Mitte April. Mhm. Und genauso auch das Ende der Schichtung. Wird immer später. Jetzt können Sie sich selbst überlegen, wenn Sie immer weiter erwärmen, dann ist es irgendwann so, dass der Beginn und das Ende der Schichtung so nah aneinander kommen, dass es nur noch eine kurze Durchmischung im Winter gibt. Mhm. Ja, dass die Winter werden dann nicht mehr so kalt, dass es Eis gibt. Und dann wird der See ein sogenannter monomiktischer See. Das ist der typische Zirkulationstyp für Seen in Italien oder Griechenland oder Israel, die eben nur einmal im Jahr durchmischen, nämlich in der Jahreszeit, wo es am kältesten ist. Was hat das jetzt für eine Auswirkung auf die Wasserqualität? Das hat enorme Auswirkungen auf die Wasserqualität. In erster Linie dadurch, dass die Zeitdauer der Schichtung sich enorm verlängert. Also vor 10, 15 Jahren war die Rappbodetalsperre vielleicht 220 Tage im Jahr geschichtet. Ja, also vor 10, 15 Jahren waren es ungefähr 180, 190 Tage und heute sind es schon über 200. Und wenn sich die Klimaprognosen bewahrheiten, die pessimistischen, dann ist es also im Jahr 2100 eher eine Dauer von 240, 250 Tagen, also fast 2 Monate länger. Mhm. Und das heißt, dass diese Periode, in denen das Tiefenwasser von dem Sauerstoffnachschub aus der Atmosphäre abgeschlossen ist, viel länger dauert. Und damit sinkt der Sauerstoffgehalt im tiefen Wasser. Okay. Die Rappbode ist dafür sehr gut vorbereitet. Das ist ein Gewässer, das nach allen Regeln der Kunst bewirtschaftet wird. Da hat man die Nährstoffimporte minimiert. Das heißt, da wachsen wenig Algen drin. Wenn wenig Algen wachsen, kann auch wenig Biomasse nach unten fallen und dort Sauerstoff zehren. Also die Rappbodetalsperre wird das schaffen. Das haben wir schon nachgerechnet. Die ist da widerstandsfähig genug oder wie wir sagen, die ist resilient dagegen. Aber viele andere Gewässer sind es nicht. Was heißt der Unterschied zwischen Resistenz und Resilienz? Das ist eine Definition, die eigentlich aus der Ökologie kommt und ist, ist in dem Fall eigentlich nicht so gut übertragbar. Also Resistenz heißt, dass das System auf eine externe Änderung möglichst wenig sich auslenkt. Und Resilienz heißt, dass es zwar ausgelenkt wird, aber relativ schnell wieder zu dem Ursprungszustand zurückkommt. Es wäre also eigentlich besser, man würde sagen, dass die Talsperre resistent wird dagegen. Aber das hat sich in dem, dieser Sprachgebrauch ist nicht durch Ökologen geprägt. Ah, ja. Und das ist auch etwas, das ist etwas komisch, wenn man sagt, die Talsperre ist resistent, weil bei Resistenz denken die meisten Leute an Resistenz gegen irgendwelche Krankheiten oder so. Das ist dann ein bisschen irreführend. Deswegen hat man da den Begriff Resilienz genutzt. Okay. Jetzt habe ich mal... Ich will jetzt nochmal zu Ende sagen. Das heißt, wenn dieser, wenn die klimatische Entwicklung sich so weiter, wenn die so weiter voranschreitet, dann werden wir zunehmende Anzahl von Seen und Talsperren haben, die heute noch über Sauerstoff im tiefen Wasser verfügen, gegen Ende der Sommerstagnation und in 60 Jahren nicht mehr. Aha, dann jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, also man hat jetzt gehört, okay, Nitrat im Grundwasser ist schlecht. So, Nitrat ist wahrscheinlich ist schlecht im Grundwasser, weil das natürlich auch zur Vermehrung von Bakterien führt und dann können Keime entstehen und es wird ungesund und jetzt ist die Frage, die sich jetzt mir natürlich stellt oder vielleicht vielen, die jetzt zuhören, stellt, jetzt habe ich halt, ich habe keinen Sauerstoff im Wasser, aber ich trinke ja Wasser. Ich trinke ja Wasser nicht, um Sauerstoff zu mir zu nehmen, sondern um Wasser zu mir zu nehmen. Warum ist das ein schlecht für die Trinkwasserqualität, wenn ich unten in der untersten Schicht des der Talsperre des Sees keinen Sauerstoff mehr habe? Wenn Sie keinen Sauerstoff haben, dann setzt Faulung ein. Also das ist, dann werden Stoffe produziert wie Ammonium oder Schwefelwasserstoff, die also stinken. Es kommt zur Rücklösung von Metallen aus dem Sediment und auch Nährstoffe werden zurückgelöst. Und das ist das, was der Volksmund bezeichnet als der See kippt um. Das ist genau die Konsequenz davon, wenn die Sauerstoffversorgung des Wasserkörpers nicht mehr gegeben ist, dann kommt es eben zu diesen Faulungsprozessen und es stinkt, wenn der See dann sich mal durchmischt und kommt auch in so eine Eutrophierungsschleife, weil der See hat immer ein relativ hohes Selbstreinigungspotenzial und kann diese Nährstoffe, die eingetragen werden, dadurch entfernen, dass er sie ins Sediment verfrachtet. Und das funktioniert aber nur in einem intakten System, das zum Beispiel auch mit Sauerstoff versorgt ist. Und wenn das System anoxisch ist, dann funktioniert diese Selbstreinigung nicht. Und dann setzt ein sich selbst beschleunigender Prozess ein, der die Nährstoffversorgung immer weiter erhöht. Und das führt dann dazu, dass sich die Wasserqualität innerhalb kurzer Zeit, manchmal innerhalb eines Jahres oder weniger Jahre, komplett verschlechtert und wir Probleme haben mit Algenmassenentwicklung, mit Geruchsbelästigung und so weiter. Das ist dann ein Wasser, das wir nach der technischen Ausrüstung unserer heutigen Trinkwasserwerke gar nicht zum Trinkwasser aufbereiten können. Und mit Fischen bräuchte man eine ganz andere Aufbereitungstechnologie. Und mit Fischen ist dann auch nicht mehr viel. Können dann nur noch in der Oberflächenschicht überleben und auch nur noch bestimmte Arten. Ja. Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben aus einem Gewässer, das genau diese Entwicklung durchgemacht hat. Das ist der Barlebersee. Das ist ein Badegewässer hier in Magdeburg, das wir auch in den letzten 2 Jahren intensiver untersucht haben. Da ist es genau zu dieser Eutrophierungskaskade gekommen, dass also starke Freisetzung aus dem Sediment von Nährstoffen diese Eutrophierung induziert haben und es dort massive Blaualgenblüten gegeben hat im vorletzten und letzten Jahr und auch in diesem Jahr. Wir haben das genauer untersucht und haben herausgefunden, dass die Menge an Nährstoffen, die in diesem Wasserkörper vorhanden sind, die also dieses Problem verursachen, die sind vorher in den obersten 2 Zentimetern des Sedimentes gewesen. Das heißt, das Sediment von einem See enthält so unglaublich viele Nährstoffe, weil der See eben natürlicherweise immer eine Senke für Nährstoffe ja. in der Landschaft ist. Dieses Sediment enthält so viele Nährstoffe, wenn sie nur die obersten wenige, wenn sie die wenige Zentimeter der obersten Sedimentschicht in den Zustand versetzen, diese Nährstoffe freizugeben, dann reicht das, um einen ganzen See zu eutrophieren. Und deswegen sind diese ist diese Sauerstoffversorgung so wichtig, ja, weil sie damit diese Senkenfunktion des Sees nicht mehr erfüllen kann. Aber wenn ich das richtig verstehe, also Sie haben ja jetzt vorher gesagt, als Sie jetzt über die Talsperre gesprochen haben, haben Sie gesagt, es funktioniert mit der Talsperre, weil die Talsperre hat einen sehr geringen Nährstoffeintrag. Genau. Jetzt sagen Sie, auf dem Boden ist so viel Nährstoffe eigentlich schon vorhanden, weil das eine Senke ist, dass es eigentlich trotzdem ausreichen würde, auch wenn der Eintrag von außen nicht so groß ist, um dieses System zum Kippen zu bringen. Wenn ich diese beiden Aussagen kombiniere mit der Aussage, die Sie meinten, dass im Jahr 2100 wir 2 Monate längere, zwei Monate längere Schichtungen dieses Sees haben, dann bedeutet das, dass wir unweigerlich in eine Situation kommen, auch in dieser Talsperre, dass die umkippen muss. Nee, nicht unbedingt. Nur wenn die Sauerstoffzehrung am Sediment eben so hoch wäre, dass man tatsächlich innerhalb eines Jahres den gesamten Sauerstoff verbraucht. Aber das ist nicht der Fall bei der Rapode-Talsperre. Also die Zehrung ist so gering, dass man quasi ein ganzes Jahr zehren kann und am Ende immer noch was übrig ist. Das betrifft vor allen Dingen die Gewässer, die jetzt quasi schon auf Kante genäht sind. Mhm. Die kippen um. Aber wir können das Ganze auch, sag ich mal, theoretisieren. Und wenn man jetzt einen Wasserkörper wie die Rappbode-Talsperre über sehr lange Zeit geschichtet halten würde, also sagen wir mal 1,5 oder 2 Jahre, dann würde es auch passieren. Ja. Ja. Aber dann hängt es auch davon ab, wie viele Organismen in dem Gewässer leben, die dann den Sauerstoff wiederum auch aufzehren können. Genau, am Boden. Es hängt vor allen Dingen von dem Startpunkt der Nährstoffversorgung ab. Wenn Sie ein System haben, das sehr nährstoffarm ist, wie die Rapode-Talsperre, dann wächst dort wenig drin und damit kann auch wenig Sauerstoff gezehrt werden. Aber wenn Sie einen See wie den Barleber See haben, der hatte also schon vorher sage ich mal, 4 bis 5 Mal mehr oder höhere Nährstoffkonzentrationen als die Rapode-Talsperre, dann ist der einfach schneller an den Punkt, dass er keinen Sauerstoff mehr hat. Das bedeutet, wenn realistisch, wir kriegen es eigentlich nicht hin, also die Temperatur wird steigen, die Sommer werden trockener werden, das kriegen wir nicht abgebildet. Das kriegen wir nicht abgebildet. Nee. Das heißt, wenn wir verhindern wollen, dass wir in Deutschland oder auch in Mitteleuropa nur noch stinkende Seen haben, die uns alle in die Nase ziehen und die Ökosysteme kaputt gehen und keine Vögel mehr kommen und mal zwischendrin mal eine Rast machen können, um weiterzuziehen, dann müssen wir eigentlich, ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist Nährstoffe aus den Ökosystemen zu entnehmen. Ja, das ist korrekt. Wir haben ja in den 70er, 80er Jahren schon mal eine Zeit erlebt, wo wir massive Probleme mit Gewässereutrophierung hatten. In der DDR ging das noch etwas länger, also bis Ende der Existenz der DDR ist die Eutrophierung hier auch noch weiter vorangeschritten. Mhm. Und das hat man dann, als man die Ursache erkannt hatte, nämlich die hohen Einträge von Phosphor in die Gewässer, hat man Maßnahmen ergriffen, um diese Eutrophierung zu bremsen oder abzuwenden. Also wir haben unsere Kläranlagen aufgerüstet und nicht nur Stickstoff entfernt, sondern auch Phosphor. Wir haben den Phosphor aus den Waschmitteln entfernt. Wir haben in der Landwirtschaft versucht, die Düngemittelgaben irgendwie wenigstens regional in bestimmten Bereichen zu minimieren oder durch Wasserschutzgebiete Auflagen aufzuerlegen. Und wir haben industrielle Prozesse, wo Nährstoffe eine Rolle spielen, so verbessert, dass es weniger Emissionen aus diesen industriellen Bereichen gab. Und das hat in vielen Seen diesen Eutrophierungstrend gebrochen. Also das Paradebeispiel dafür ist der Bodensee. Mhm. Ja, also 1980 eine Phosphorkonzentration von 80 Mikrogramm pro Liter hatte. Das ist ein relativ hoher Wert. Mhm. Da gab es Blaualgenmassenentwicklung. Der Sauerstoff im tiefen Wasser war fast weg. Mhm. 4 Millionen Menschen kriegen Wasser aus dem Bodensee. Und dann hat man diese Maßnahmen implementiert und konnte diesen Anstieg sofort in einen abnehmenden Trend umwandeln und hat dann noch ungefähr 30 Jahre gebraucht, um diesen See wieder zurück zu dem Zustand zu bringen, den er ursprünglich mal hatte. Das ist heute tatsächlich der Fall. Das ist also einer der Musterbeispiele. Und auch in vielen anderen Gewässern sehen wir diese Nährstoffabnahme. Auch in der Rappbodentalsperre ist das ersichtlich. Mhm. Ist nach der Wiedervereinigung die Nährstoffkonzentration deutlich runtergegangen, weil sich die Abwassersituation verbessert hat, zum Beispiel. Wie kommen die Nährstoffe, die einmal drin sind, werden die aus dem System entfernt? Oder wie entfernt das System die von selbst aus dem System? Einmal indem es Wasser abgibt, weil mit jedem Wasserexport wird auch Nährstoff exportiert. Das ist aber in den meisten Fällen der subdominante Prozess und der dominante ist tatsächlich der Transport ins Sediment. Ja. Also die Festlegung von Nährstoffen im Sediment. Das ist der treibende Prozess, der dafür sorgt, dass die Standgewässer eine Senke für Nährstoffe in der Landschaft sind. Was sagen Sie, wenn jetzt ein Politiker kommen würde und sage, wenn das so ist, dann baggern wir das ab? Ja, das ist eine gute Idee, weil das sehr nährstoffreicher und auch organisch reicher, also humusreiches Substrat ist. Aber es werden natürlich nicht nur Nährstoffe und Biomasse nach unten transportiert, sondern auch alle anderen Wasserinhaltsstoffe. Ja, das ist in der Rappbodentalsperre vielleicht noch nicht ganz so schlimm, weil das ist ja ein relativ natürliches Einzugsgebiet. Da sind dann aber trotzdem zum Beispiel Schwermetalle auch mit drin. Wir sind ja im Harz. Und wenn Sie jetzt in ein Gewässer gehen, das auch urbane Einflüsse hat, also wo Siedlungseinfluss drauf liegt, dann sind da auch Medikamentenrückstände und Pestizide und sowas mit drin. Deswegen ist es leider so, wenn Sie heute einen See ausbaggern, dann ist das Baggergut in der Regel Sondermüll. Oh. Und das ist die Hauptursache, die diese ganzen Maßnahmen im Grunde unbezahlbar macht, weil niemand weiß, wo man mit diesem Sediment hin soll. Meine Güte, das sind Deponien. Das kommt auf Deponien, ja. Das sind Deponien, habe ich gemeint. Also Seen in der Nähe von Städten sind Deponien für Giftmüll und es ist praktisch einfach nur am Grunde gebunden und das kommt ja alles. Ich finde den Begriff Deponie nicht zutreffend, weil eine Deponie unterstellt, dass man die Intention hatte, das da zu deponieren. Das ist natürlich jetzt polemisch. Das ist nicht der Fall. Aber es ist Sie haben insofern recht, das sind Landschaftselemente, die diese Problemstoffe akkumulieren. Das ist korrekt. Wahnsinn. Deswegen sind in Untersuchungen an Seesedimenten auch ein probates Verfahren, um ja so Entwicklungen im Einzugsgebiet zu untersuchen. Also es gibt Studien, die sich Sedimente von sehr alten Seen angucken. Wir haben auch Seen, die Millionen Jahre alt sind. Mhm. Nicht bei uns, aber anderswo. Und wo man eben dann zum Beispiel sieht, zu welchen Zeitpunkten die menschliche Besiedlung in Gang kam, so dass also die Wälder abgeholzt worden sind und Ackerbau stattgefunden hat. Und diese Dinge kann man in den Seesedimenten tatsächlich auch ablesen. Wir sind jetzt ein bisschen von dem ursprünglichen Thema abgekommen. Also ich will das nochmal versuchen zusammenzufassen. Wir haben diese massiven Folgen der Eutrophierung durch ein wesentlich verbessertes Management von unseren Nährstoffströmen, vor allem im Abwasserbereich, aber auch teilweise in der Landwirtschaft und in anderen Sektoren, deutlich abschwächen können und in den wichtigen Seen auch umkehren können. Bei Weitem nicht in allen. Die Eutrophierung ist immer noch ein Problem. Und wir kommen jetzt aber leider in eine Phase, wo durch den Klimawandel ein Großteil dieses Engagements quasi wieder aufgebraucht wird, weil unsere weil die Funktionsweise unserer Sehnen sich eben verändert. Und das, die Nährstoffminimierung, die vor 30 Jahren ausgereicht hat, um in den See stabil in einem guten Zustand zu bringen, die reicht heute nicht mehr. Und wir beobachten leider in vielen Seen in Deutschland eine schleichende, aber trotzdem kontinuierlich voranschreitende Verschlechterung der Wasserqualität durch Eutrophierung, also Zunahme von Algenbiomasse, Auftreten von Blaualgen, beobachten wir ohne einen erkennbaren Anstieg der externen Belastung dieser Systeme durch Nährstoffe. Das ist also ein Prozess, der alleine dadurch angetrieben ist, dass sich eben die klimatischen Randbedingungen ändern. Das wird also. Und das bedeutet, wir machen jetzt was? Das bedeutet. Also jetzt mal als Handlungsempfehlung, wie es sich jetzt dem entgegensteuern lässt, ohne. Also, das bedeutet, dass wir, dass die Qualität, die Wasserqualität unserer Gewässer abnehmen wird. Okay. Obwohl wir in der Vergangenheit viel getan haben. Das wird passieren. Das wird passieren und wir werden nicht in der Lage sein, diesen Trend aufzuhalten, weil wir dafür jedenfalls nicht mittelfristig, weil wir dafür enorme Investitionen tätigen müssten, die gar nicht realisierbar sind, weil ja viele andere Sektoren unserer Gesellschaft auch hohen Investitionsbedarf haben. Berechtigt. Ja. Wir werden uns damit abfinden müssen, dass die Qualität unserer Gewässer abnimmt. Und wir werden für bestimmte Wasserkörper, die eben Ich will sie mal hochprioritäre Wasserkörper, das wären zum Beispiel unsere Trinkwassertalsperren. Wir werden dort mehr Anstrengung benötigen, um diesen Standard der Wasserqualität zu halten. Und wir müssen im Grunde, das kommt noch oben auf, sogar noch ein bisschen besser werden, als wir in Mittel sein möchten, weil wir eben auch extreme Ereignisse wie solche trockenen Jahre mit abpuffern müssen. Ja. Also wir haben im letzten Jahr in der Rappbode-Talsperre kein Problem gehabt mit der Wasserversorgung, weil das eine sehr große Talsperre ist. Die kann so einen trockenen Sommer ohne Probleme überbrücken und auch diesen zweiten Sommer wird sie ohne Probleme überbrücken. Aber es gibt mehrere Trinkwassertalsperrensysteme in Deutschland, die im letzten Jahr wirklich an die Kapazitätsgrenze gekommen sind. Und die sind in diesem Jahr nicht mehr verwendbar, weil sie eigentlich mit letztes Jahr schon an die Kapazitätsgrenze kamen. Die sind im letzten Jahr quasi fast leer gewesen. Sie können eine Talsperre nicht ganz leer machen. Sie können nicht den letzten Tropfen ausnutzen. Ja. Die sind sozusagen auf das absolute Minimum abgefallen und versuchen seitdem so viel Wasser zu sparen, wie es nur geht. Und da wir im Winter doch ein paar Niederschläge hatten, gerade in den montaneren Regionen, sind die meisten Talsperren auch wieder relativ voll ins Jahr gestartet. Ja. Zum Glück. Es gibt aber auch Ausnahmen, also die große Dünntalsperre in Nordrhein-Westfalen, die auch immerhin 1 Million Menschen versorgt, die hat das nicht geschafft. Und solange wir auf dem trockenen Sommer immer wieder einen verhältnismäßig feuchten Winter haben, ist alles in Ordnung. Aber wir werden irgendwann auch in die Situation kommen, dass auf dem trockenen Sommer mal ein trockener Winter folgt. Und dann wären wir schon am Ende. Das würde bedeuten, dass bestimmte Bereiche nicht mehr mit Trinkwasser versorgt werden können. Und deswegen werden wir in Zukunft diese Systeme wesentlich resilienter gestalten müssen. Zum Beispiel dadurch, dass man alternative Wasserquellen mit anzapfen kann. Vielleicht im Notfall eine Talsperre mit in die Trinkwasserversorgung mit einbinden kann, die eigentlich dafür gar nicht vorgesehen war. Oder Grundwasserwerke wieder anzufahren, die dann Defizite im Wasserdargebot wieder auffüllen. Das wird auch schon in vielen Bereichen gemacht. Also viele Fernwasserversorger, die Trinkwassertalsperren betreiben, haben auch noch Wasserwerke, die Grundwasser- oder Uferfiltrat verwenden und können dadurch ein bisschen puffern. Das ist gut. Das ist gut, weil man dann auch mal Notzeiten überbrücken kann. Aber diese Art von Maßnahmen, die wir nicht oft brauchen werden, die aber teuer sind und die man vorhalten muss, auch in Jahren, wo wir sie nicht brauchen, dieser Bedarf steigt. Mhm. Und deswegen wird Wasser teurer und wertvoller. Ja. Und im globalen Vergleich geht es uns noch gut. Denn in Australien baut man Meerwasserentsalzungsanlagen, die man im Notfall anschaltet. Oder verwendet Abwasser in einem sehr aufwendigen Wiederaufbereitungsprozess, um es wieder als Trinkwasser zu verwenden. Die Leute trinken also ihr Abwasser am Ende wieder. Und das sind noch ganz andere Dinge. Klingt aber eigentlich ganz gut. Ja, es macht Sinn, das Wasser wieder zu verwenden, wenn man wenig hat. Ja? Und wir werden uns auch damit, konfrontiert sein, dass wir eben das Wasser, dass wir nicht den letzten Tropfen Wasser verwenden können. Denn wir müssen unsere Fließgewässer auch mit einer gewissen Wasserversorgung, also mit einem gewissen Wasserdargebot belassen, damit das Wasser, das aus der Kläranlage kommt, wenigstens in einer bestimmten Verdünnung unterliegt, sonst ist es nur noch eine grün dahin, zäh dahin fließende Kloake, wenn das Wasser aus der Kläranlage nicht mehr abfließt, sondern quasi steht. Also wir brauchen das Wasser, um diesen Abflussvorgang aufrechtzuerhalten und auch um die Auen und die Landschaftsbereiche entlang der Flüsse mit Wasser zu versorgen. Und wir brauchen es auch für unsere Großkraftwerke. Das klingt für mich wie, ich komme da in so ein Utopia rein, wo Menschen beginnen, Flussläufe zu priorisieren und zu bewerten, welcher Flusslauf wie wichtig ist, um gegebenenfalls Flüsse zusammenzulegen, völlig eine geradezu neue Infrastruktur zu bauen und bestimmte Flussläufe sind gar nicht mehr wichtig und die speichern wir lieber ein, um gegebenenfalls andere zu speisen und eine komplette Seen, also Flussinfrastruktur gekoppelt mit Seen plötzlich aufbauen zu müssen, die vorher natürlich eigentlich vorlag. Das klingt nach einer riesengroßen, nach einem natürlichen Ingenieursumbau irgendwie. Ich glaube das nicht, dass das passiert, weil der größte Wasserspeicher ist nicht der Fluss und auch nicht die Talsperre, sondern ist das Grundwasser. Mhm. Also die Bewirtschaftung des Grundwassers ist der Schlüssel dabei. Aber ich gebe Ihnen insofern recht, und das will ich mal ganz positiv sagen, wir müssen uns jetzt darüber Gedanken machen, wie wir Wasser in Notzeiten kontingentieren. Denn wenn der Notfall da ist, wenn der Bauer sieht, wie seine Frucht vertrocknet, dann sagt er, ich muss bewässern, sonst kann ich kein Einkommen generieren. Ich muss das jetzt. Das macht er einfach, wenn die Infrastruktur da ist. Und das muss man vorher regeln, wie man in Notzeiten mit dem Wasser umgeht, damit man nicht dann erst anfängt, darüber zu streiten. Denn in der Notsituation will niemand seinen Claim abgeben. Ja, ja. Das muss man jetzt machen. Und damit man es gut machen kann, braucht man eine Wissensbasis. Man muss wissen, wie viel Wasser braucht denn wohl der Fluss? Und da haben wir gar keine Grundlage für. Es fällt uns schwer zu sagen, wie viel Wasser muss denn in der Bode oder in der Elbe schwimmen, damit dort sich auch die Fischpopulation noch gibt, beziehungsweise dass die Kläranlagenabläufe verdünnt werden, dass das Atomkraftwerk an der unteren Elbe genug Kühlwasser hat. Ja. Und wie viel Wasser haben wir dann noch über für die Landwirtschaft? Und wie setzen wir das ein? Was machen wir damit? Welche Feldfrüchte benutzen wir vielleicht noch? Richtig. So, das ist ja auch. Können wir uns das noch leisten? Mit dem Sommer und dann zum Winter reisen und zum Beispiel, ja. Und wir werden uns darüber Gedanken machen, ob wir das Wasser, das wir durch die Trinkwassertalsperren abziehen in den anthropogenen Wasserkreislauf, ob wir das hinterher aus der Kläranlage einfach wieder in den Fluss geben, weil dann ist es weg, dann fließt es zum Meer. Das war früher die Philosophie. Weg mit dem Kram. Weil das ist Wasser, das hat Belastungen, das wollen wir nicht mehr bei uns haben, das soll weggehen. Wir machen es noch sauber, so gut es geht, aber dann bitte weg. Mhm. Ob wir das nicht in der Landschaft behalten müssen? Ob wir das nicht auch eher für die Bewässerung nutzen, als gutes Grundwasser hochzupumpen, das weg ist, wenn es einmal hochgepumpt ist. Ja. Oder in den urbanen Räumen vielleicht dieses Abwasser, geklärte Abwasser dafür nutzen, um die das Stadtgrün zu bewässern. Ja. Also wir müssen mit der Ressource Wasser sehr viel nachhaltiger. Das ist überhaupt umgehen. So ein Punkt. Ich kann mich noch erinnern, das war letztes Jahr auch bei MDR Info so ein Interview mit einem Gärtner in einem Park von Thüringen, der dann beschrieben hat, wie oft er diesen Park jetzt gießt. Wenn ich auch an den Park Sanssouci in Potsdam denke, wo ich halt studiert habe, was da an Wasser drauf gekippt wurde, damit der schick aussieht, das ist unglaublich. Dann fährst du irgendwie 200 Meter weiter und alles ist gelb. Das ist absurd. Also muss ich mich auch überlegen, wie schön muss es eigentlich aussehen. Ja, es geht da nicht nur um Ästhetik, das Stadtgrün wird auch benötigt, um die urbanen Räume ein bisschen zu kühlen. Ja. Kühlen, ja, stimmt. Und also, aber es ist ein Unterschied, ob man dafür den Wasserhahn aufmacht und Wasser nutzt, das unter sehr hohem Aufwand aufbereitet wurde, zu einem Standard, das der deutschen Trinkwasserverordnung entspricht, oder ob ich dafür gereinigtes Da reden wir auch wieder von einem kompletten Infrastruktur, die noch komplett neu gelegt werden müsste. Wahrscheinlich. Aber ja, haben wir bereits gesagt, es braucht Geld, es muss sowieso in die Hand genommen werden, man muss es sowieso vorbereiten. Also für alle jungen Menschen da draußen, die Umwelttechniker und Ingenieure werden wollen, da steht euch eine große, rosige Zukunft gegenüber. Jedenfalls werdet ihr nicht arbeitslos. Ich hoffe auch, dass alle jungen Menschen, die vielleicht jetzt auch zu Fridays for Future jeden Tag gehen, vielleicht oder jede Woche auch diesen Podcast hören, da könnt ihr euch schon mal unterschiedliche Jobangebote, die es auf jeden Fall in der Zukunft brauchen wird, anhören, wo ihr euch dann da engagieren wollt. Denn wie wir jetzt erfahren mussten, wird das wesentlich komplizierter mit der Wasserversorgung und unglaublich viel aufwendiger und dringlicher, als man sich das wahrscheinlich so im Alltag zur Seite wegdenkt. Und ich denke, was wir vielleicht jetzt hier aus diesem Gespräch mit rausnehmen sollten und vielleicht nochmal verweisen sollten, war eigentlich dieser Satz vom Anfang, dass vieles, was wir für normal halten und für gegeben und selbstverständlich ein zunehmendes Problem werden wird, auf das wir uns einstellen müssen. Herr Dr. Rinke, ich danke für dieses äußerst informative Gespräch. Sehr gerne. Unser Gespräch ging nach dieser Verabschiedung jetzt noch weiter. Ich wollte euch dieses Gespräch auch nicht vorenthalten. Darum habe ich es jetzt nochmal hinten dran gefügt. Mir fiel leider kein Punkt auf in dem Gespräch, das wir vorher hatten, wo ich das hätte elegant dazwischen schneiden können. Darum jetzt nochmal 10 Minuten, in denen Herr Rinke nochmal einleitend über weitere Funktionen einer Talsperre spricht. Die Talsperre erfüllt neben der Wasserbereitstellung für die anthropogene Nutzung eben auch noch andere Funktionen, zum Beispiel Hochwasserschutz, aber auch die sogenannte Niedrigwasseraufführung. Das heißt, die Talsperren sollen im Sommer den Abfluss in den unterliegenden Fließgewässern ein bisschen auffüllen, dass es nicht so wenig ist. Ja, aber ist das nicht, das macht doch gar keinen Sinn, die Talsperre blockiert doch eigentlich den Abfluss. Ja. Oder? Ja, ist richtig, aber wenn Sie unter der Talsperre eine kleine Stadt haben, die eine Kläranlage hat, und da kommen 250 Liter pro Sekunde raus, die wasserwirtschaftlichen Randbedingungen sind eben so, dass dieses Wasser im Faktor 5 verdünnt werden muss, dann brauchen Sie einen 1,25 Kubikmeter pro Sekunde Durchfluss, um das zu realisieren. Wenn Sie wollen, dass der Fluss darunter noch im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie einen guten ökologischen Zustand hat. Ich will da auch gar nicht ins Detail gehen. Es gibt jedenfalls für Wasser wird ja jetzt schon in Deutschland stark gemanagt und diese Niedrigwasseraufführung ist eine Komponente davon. Und das wird einer der ersten Schalthebel sein, die man umlegen wird, dass man diese Niedrigwasseraufführung im Sommer aus den Trinkwassertalsperren immer weiter runterfährt. Runterfährt. Runterfährt, um Wasser in der Talsperre zu belassen. Damit man es für die Trinkwasserversorgung hat. Denn wenn ich 1,25 Kubikmeter unten einfach in den Fluss abgebe, dann fehlen mir jeden Tag 120.000 Kubikmeter in meiner Talsperre. Und wenn ich stattdessen nur noch 250 Liter rausgebe, dann habe ich eben noch 100.000 jeden Tag gespart. Und das ist einer der... Entschuldigung. Ja, aber wenn das ist einer der ersten Hebel, die man umlegt, um das Wasser, um die Trinkwasserversorgung länger aufrechtzuerhalten, auch in Trockenperioden. Das klingt erstmal nicht schlimm. Finde ich, ja. Aber es ist nichts anderes, als man opfert den ökologischen Zustand des unterliegenden Gewässers der Versorgung mit Trinkwasser. Ja. Und die Frage ist immer, wie weit kann ich da gehen? Ich könnte es ja im Extremfall trockenlegen, das Gewässer darunter. Das will natürlich keiner. Aber reichen jetzt 100 Liter oder 500 Liter pro Sekunde? Das wissen wir nicht. Und es gibt jemanden, der sich für die Landwirtschaft einsetzt. Es gibt jemanden, der sich fürs Trinkwasser einsetzt und für die Großkraftwerke. Aber es gibt keine Lobby, es gibt keinen Vertreter für die Ökosysteme. Ja. Und das ist, glaube ich, ein großer Bedarf, ein Forschungsbedarf in unsere Richtung gesprochen, eine wissenschaftlich fundierte Grundlage zu legen, wie viel Wasser gehört da eigentlich mindestens rein. Aber da sind wir wieder in dem Problem, was es immer gibt, nur weil jetzt ein Wissenschaftler am Ende eine Zahl hinlegt, gibt es immer noch keine Lobby. Es muss noch jemanden geben, der die Zahl dann nimmt, das auf dem Papier aufschreibt, daraus einen Artikel macht und dann das dann irgendjemanden übergibt. Ein Paper ist noch eine wissenschaftliche Veröffentlichung, muss immer noch kein Argument sein. Nein, ist es nicht. Es muss letztlich in die Verordnung und Gesetzformulierung dann auch Eingang finden. Aber damit müssen und damit werden wir uns auch auseinandersetzen. Da bin ich mir ganz sicher, dass das reguliert wird. Das fängt auch schon an, dass zum Beispiel die Nutzung von Wasser aus eigenen Brunnen für Gärtner und so, dass Hausbesitzer sich einfach einen Brunnen bauen können und damit ihren Pool befüllen können oder ihren Garten bewässern. Das fängt jetzt an, dass das begrenzt wird. Weil das Wasser einfach nicht mehr da ist. Wird das irgendwann darauf hinauslaufen, dass Leute ihren Schrebergarten irgendwann nicht mehr bewässern dürfen? Gab's letztens, es war bei mir in der Familie ein Thema. In das ist natürlich Regionen, ganz vielen wichtig. Also, ne, in manchen Regionen könnte ich mir das vorstellen. Ja. Der Schrebergarten ist ein bisschen ein emotionales, also eben, das ist ein Beispiel, das ist nicht so ganz einfach, aber sagen wir mal, den Pool zu befüllen oder den Rasen zu sprengen, sollte dann nicht mehr möglich sein. Dann verbrennt der Rasen eben. Das ist dann eben so. Ja. Interessante Priorisierung. Pool und Rasen nicht. Schrebergarten ist okay. Ja, der Schrebergarten, wäre ich dafür? Der Schrebergarten erfüllt ja noch eine Funktion, weil da wird dann auch noch was produziert. Und es ist auch Biodiversitäts... Ja. Hält auch die Biodiversität in der Stadt oben. Ist schon deswegen hat die Landwirtschaft hat auch eine Priorität, weil wir müssen ja auch eine Nahrungsgrundlage für uns selbst schaffen. Also es geht letztlich immer um Daseins... Vorsorge. Wird es auch darauf hinauslaufen, dass man tatsächlich auch anfängt, Viehproduktion einschränken zu müssen? Oder zum Beispiel Haltung von Milchkühen reduzieren zu müssen? weil die ziehen ja wirklich fast, also ich glaube, pro Nutzungsfläche ja auch eigentlich mehr als so ein Weizenfeld, oder? Ja, also die Tierproduktion verbraucht auch sehr viel Wasser, aber ich glaube, also einen Moment mal drüber nachdenken. Ich denke, es wäre gut, in Bezug auf das Wasser regionaler zu denken. Weil jede Region oder jede Landschaft hat nur eine bestimmte Wassermenge, die zur Verfügung steht. Und die kann dann auch genutzt werden, aber eben nicht mehr. Und deswegen ist in manchen Bereichen das gar kein Problem, wasserintensive Produktion zu implementieren und in anderen Bereichen eben nicht. Und das führt also zu einem regionalen Denken. Ja. Und dann wird es schwierig, weil der Produzent in dem wasserarmen Gebiet, der muss trotzdem auch überleben können. Obwohl er schlechtere Randbedingungen hat. Also wir müssen diese regionalen Aspekte auf der Produktionsseite viel stärker berücksichtigen und auch die wirtschaftlichen Randbedingungen dafür schaffen, dass das nachhaltig durchführbar ist. Da muss man dann vielleicht ein bisschen mehr mit Branding arbeiten. Vielleicht, weiß ich nicht, Haferland Brandenburg oder so. Also dann halt vielleicht das unter ein gewisses Image setzen und versuchen dann halt bestimmte Produkte, von denen ich weiß, dass sie dort funktionieren werden, auch positiv zu benennen und dann halt wirklich sagen, okay, wir müssen das Geld jetzt mit Dingen verdienen, die halt jetzt hier auch möglich sind. Das bedeutet ja auch regional. Das heißt halt dann auch irgendwie vielleicht noch einen Vorteil aus der Geschichte herauszuziehen. Ein probates Mittel ist auch, den Transport zu verteuern. Mhm. Denn diese billigen Transportkosten, die wir im Moment haben, die sorgen eben genau dafür, dass der Produzent in einer wasserarmen Region, der konkurriert 1:1 mit jemandem in der Region, der die vorzügliche Randbedingung hat, weil der Transport nichts kostet. Das ist des Wassers? Oder nee? Der Güter. Der Güter, ja, genau. Und wenn der Transport teuer ist, dann geht das nicht mehr. Dann ist das, was regional produziert wird, hat immer einen Preisvorteil, weil es weniger transportiert wird. Das wäre ja auch im Sinne der CO2-Emissionen, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, notwendig. Ja. Also ich habe letztens eine Studie zu Mehrweg- und Einwegverpackungen gelesen. Da ging es darum, wie gut oder schlecht der Tetrapack ist im Vergleich zur Glasflasche. Und das Negativbeispiel war die Glasflasche für die Milch. Mhm. Denn die ist relativ schwer im Vergleich zur Milch, die drin ist, die Glasflasche. Und wir produzieren ein Liter Milch in der Glasflasche wird durchschnittlich in Deutschland 1237 Kilometer transportiert. Jede dieser Flaschen. Mhm. Das ist doch Wahnsinn. Es gibt ja überall Kühe. Ja. Man muss das nicht 1200 Kilometer transportieren. Das zeigt, wie billig der Transport ist. Und solange der Transport so billig ist, kann man auf regionale Aspekte ganz schwer eingehen. Mhm. Das betrifft den Wassersektor, so wie wir auch gerade schon gesprochen haben, aber es betrifft vor allem viel, viel stärker die landwirtschaftliche Produktion. Mhm.